Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Und zu einer neuen Folge Konstruktiver Krawall. Mittlerweile die 7. und es geht wieder um Anna Zimts Buch. Ich glaube, so viele Konstruktiver Krawall-Folgen haben wir gar nicht gemacht. Ich glaube 9 oder so. Und es könnte sogar sein, dass das die letzte oder die vorletzte Folge über Anna Zimts Buch ist. Hören wir mal rein, was wir da so zu sagen haben. Krawalliges. Und witzigerweise, jetzt weiß ich auch, warum sich so viel um Alkohol dreht, deren Podcast heißt Schnapsidee. Ach, stimmt. Und sie trinken auch während des Podcasts Alkohol. Stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich an den Podcast. Genau, sehr viel Gelache, sehr viel drüber und so. Okay, verlinken wir euch hier drunter. Witzig, wie leicht es immer ist, über andere herzuziehen, aber ich glaube, zu der Zeit habe ich auch schon relativ viel getrunken und das hat sich dann gesteigert bis zu diesem Urlaub in Schweden 2020, den Genie, Marcel und ich zusammen gemacht haben, und da habe ich wirklich jeden Tag gesoffen, um mein Kummer und meine Eifersucht und meine depressive Episoden irgendwie zu überwinden oder keine Ahnung. Aber im Prinzip habe ich das alles selbst gemacht. Ich habe es dann irgendwann ja realisiert und habe dann damit komplett aufgehört, eine Zeit lang mit Alkohol. Und mittlerweile habe ich da ein gutes Maß gefunden. Aber ich glaube, damals, als wir diesen Podcast gemacht haben und so sehr über Anna Zimts Trinkverhalten gelästert haben, war ich auch nicht ohne. Und ich glaube, Genie auch nicht. Genau, und ich finde es immer so schade, wenn immer angenommen wird, dass alle Menschen dasselbe suchen, nur weil sie das sucht. Das trifft ja einfach nicht zu. Mhm. Und dass, wenn sie etwas anderes suchen, also dass die meisten Menschen einfach lügen, wenn sie Online-Profile ausfüllen und gar nicht klar kommunizieren, was sie wollen. Indem sie sagen, sie wissen nicht, wo das hinführt zum Beispiel. Mhm. Das weiß man ja einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ich hätte auch nicht gedacht, dass wo das mit uns hinführt, als wir uns im Joy Club kennengelernt haben. Das war einfach auch eine offene, ich hatte einfach auch eine offene Haltung dem gegenüber. Mhm. Also da mixen wir gerade relativ viele Sachen zusammen. Erstmal kann man ja eine offene Haltung sich bewahren, wenn man Menschen kennenlernt und trotzdem Erwartungen haben. Weil ich glaube, wir machen wieder mal den Fehler, dass wir davon ausgehen, dass Erwartungsfreiheit möglich ist und das Beste ist. Und beides ist es nicht. Denn wir haben alle immer Erwartungen an irgendwas. Und es kann ja auch sein, dass wir bestimmte Sachen für uns gerade nicht suchen oder sogar ausschließen, und die passieren dann halt trotzdem. Das ist ja möglich. Das Leben ändert sich manchmal mit Leuten, die wir kennenlernen. Und damals habe ich Menschen gesucht, nicht für eine Beziehung, sondern so für Abenteuer, und jetzt ist es quasi umgekehrt. Jetzt suche ich eher Menschen für was Festeres, wenn ich überhaupt gerade suche. Ich bin eigentlich gerade relativ glücklich als Single, aber nicht so sehr für so Abenteuer, und trotzdem kann alles passieren. Also das schließt sich nicht gegenseitig aus, diese offene Art beizubehalten, aber trotzdem kann man niemandem einen Vorwurf machen, der oder die sagt, ich wünsche mir was Festes und schließe gleichzeitig aber für mich erstmal sexuelle Abenteuer oder sowas aus, außer es ergibt sich halt vielleicht was. Aber es geht in diesem Kapitel gefühlt in jedem zweiten Satz darum, was sie alles saufen. Ich finde, Naschen für Große ist ganz schön krass. Das irgendwie ist total krass, ey, wenn man denkt, wie viele Leute sterben jährlich an Alkohol? Mhm. 60.000 oder so? Und ich meine, nicht so, als würden wir keinen Alkohol trinken. Ne? Nee. Darum geht's nicht. Aber ich meine, das in so einem Buch, was ja Inspiration für ganz viele ist, so zu verharmlosen, finde ich irgendwie ganz schön grenzwertig. Mhm. Ja, ja. Ja, das habe ich allerdings auch wirklich noch in Erinnerung, dass es natürlich leichter ist, das zu kritisieren, anstatt das sich selbst an die eigene Nase zu fassen. Aber in dem Buch glaube ich, dass das will schon den Eindruck machen, als wäre es so jung und cool und hip. Und da gehört eben auch dieses, wie sie sagt, Naschen für Alte dazu. Dass da ist ein Sambuca und ein Alster, und das ist schon, fragt man sich schon, muss das sein? Aber gut. Ja, ich glaube auch, dass der Begriff beziehungsunfähig beschreibt eigentlich genau das, was wir nicht tun. Nämlich beschreibt verwirrte Leute, die merken, okay, Monogamie, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Ganz oder gar nicht, funktioniert irgendwie nicht so richtig. Mhm. Dann denken sie, ich bin beziehungsunfähig, weil ich kann das nicht. Ich kann nicht das tun, was die Gesellschaft von mir erwartet und was mein Alter irgendwie von mir erwartet, weil ich bin jetzt Mitte 30, jetzt muss ich dies und jenes. Und dadurch, dass niemand mehr an diese Ziele rankommt, weil es ja unmöglich erscheint in unserer heutigen Gesellschaft, diese Standards einfach noch genauso weiterzuleben wie vor 150 Jahren, wo alle verheiratet waren, weil sie sonst nicht überleben konnten. Mhm. So. Und weil wir alle versuchen, also nicht wir nicht, aber weil die meisten versuchen immer, diese Standards weiterhin zu erreichen und das nicht schaffen, weil sie an diesen Dingen scheitern, denken sie, sie sind beziehungsunfähig und alle anderen sind auch beziehungsunfähig. Dabei stimmt es nicht, sondern die Art, wie wir Beziehungen führen, muss einfach überdacht werden. Wow, das kann ich einfach mal so stehen lassen. Also bis auf das, diese verwirrten Leute, ganz am Anfang, was ich ein bisschen fehlplatziert fand, aber sonst hat Jeannie das einfach echt gut zusammengefasst. So ist es. Einerseits ist es total gut, dass wir nicht mehr in Dinge hineingedrängt werden, die wir vielleicht gar nicht wollen. Zum Beispiel, wenn wir uns mit Leuten verabreden und dann aber doch gar keine Lust haben oder mit Leuten telefonieren und dann merken, so eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust, mit der Person zu telefonieren. Klar könnte man mal auflegen, aber dann ist man so in dieser Situation. Mhm. Und die Situation lassen sich ganz leicht vermeiden, indem man schreibt oder Sprachnachrichten austauscht und einfach sagt, so jetzt habe ich gerade keine Lust mehr, legt das Handy weg. Auf der anderen Seite gibt es auch die Gefahr, dass das quasi überreizt wird dadurch, dass man so einen Perfektionismus an den Tag legt und sagt, okay, ich muss jetzt da quasi die perfekte Figur abgeben. Ja, und dann ist man ja auch nicht mehr authentisch. Und ich glaube, vielen fehlt das, weil diese Situation, dass man vielleicht gerade telefoniert und gar keine Lust mehr hat oder sich trifft und keine Lust mehr hat, die muss man dann ja kommunizieren. Und dieses Kommunizieren darüber, über die eigenen Gefühle, das fällt ja weg, indem man einfach das Handy weglegen kann. Und das ist ja auch, was eine Beziehung bereichert eigentlich. Krass, die Folge ist so ziemlich das Gegenteil von der letzten oder den letzten beiden Folgen über Liebe, wo wir nur über langweilige Dinge gesprochen haben. Jetzt sagen wir richtig kluge Dinge. Also gefällt mir bis hierhin echt gut, diese Folge. Man kann sehr wohl eine alternative Beziehung führen und trotzdem verbindlich sein, zuverlässig sein, so wie für die andere Person da sein. Mhm. Das ist nichts, was man von heute auf morgen, also nur weil es keine klassische Monobeziehung ist, heißt es nicht, dass es eine Beziehung ist, die von heute auf morgen irgendwie gecancelt wird. Mhm. Keine Ahnung, weil es null Verbindlichkeiten gibt, weil es null Vertrauen gibt oder Fürsorge für die andere Person. Das ist der Quatsch. Ja, aber es baut sich eben auf und zwar von alleine und nicht, weil man das Ziel hat oder vielleicht das Ziel dem oder der anderen noch aufdrängt. Wir müssen jetzt eine feste Zweierbeziehung führen. Und aus dem Grund musst du für mich verbindlich sein. Mhm. So funktioniert das nicht. Ja, die meisten denken, okay, wir benennen das jetzt, wir sagen, wir sind jetzt zusammen. Und damit entsteht sofort auf dem Punkt die Verbindlichkeit. Genau. Also hier fallen wir wieder in die Extreme. Also zu sagen, dass diese Bezeichnung gar nichts mit der Verbindlichkeit macht, das stimmt ja auch nicht. Ich glaube, sie macht schon was mit der Verbindlichkeit, aber eben auch nicht alles. Da haben wir auch schon wieder recht. Eine Bezeichnung alleine reicht eben nicht aus für Verbindlichkeit. Ich glaube, das geht einfach Hand in Hand. Vor allem ist es, glaube ich, ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass die Frauen, die eben nicht auf eine Partnerschaft als Ziel haben, dass die sich vielleicht auch nicht trauen zu sagen, so, ich suche eigentlich nur Spaß, oder dass es zumindest sehr viel mehr Kraft kostet als bei Männern und dass es deswegen bei Frauen wesentlich weniger sichtbar ist, weil Slutshaming ein großes Thema ist. Ja, auf jeden Fall. Also wenn eine Frau sagt, so, ey, ich such Sex, dann wird sie direkt als Schlampe abgestempelt und das ist ein totales Problem. Mittlerweile kam ja sogar raus, dass das nicht nur gesellschaftlich sozialisiert ist, sondern auch institutionalisiert, denn die Bundeswehrkommandeurin, die dieses Tinder-Profil hatte, auf dem sie geschrieben hat, dass sie spontan lustvoll trans, offene Beziehung auf der Suche nach Sex reingeschrieben hat, der wurde ja eine Disziplinarstrafe erteilt sogar, weil man ihr die Eignung abgesprochen hat, die moralische Eignung. Und das zeigt eigentlich schon, wie tief Slutshaming vor allem bei Frauen, aber grundsätzlich diese Abwertung von Sex in unserer Gesellschaft verankert ist. Ich verlinke euch mal einen Artikel dazu in den Shownotes, für die Story nicht mitbekommen haben. zu sagen, was man möchte. Also, hallo, ich möchte keine Beziehung, habe ein schönes Leben, tschüss. Und ich dachte erst so, ah ja, stimmt, es ist nichts, man sollte klar kommunizieren, was man möchte, nämlich zu sagen, ich möchte keine feste Beziehung, aber warum denn dann bitte tschüss? Ja. Also, hallo, also, es gibt doch auch was dazwischen. Es gibt doch nicht nur, ich möchte eine feste Beziehung und ich möchte dich nie wieder sehen. Es gibt doch auch alles andere dazwischen. Vielleicht gibt es für dich alles andere dazwischen, aber vielleicht gibt es für andere Menschen eben nicht alles andere dazwischen oder zumindest zur Zeit passt alles andere dazwischen nicht. Ich habe auch Phasen, da suche ich etwas Bestimmtes und was anderes passt halt gerade nicht. Zum Beispiel, wenn ich date und ich merke, das harmoniert eigentlich ganz gut mit der Person, aber nicht auf einer romantischen Ebene, dann sage ich meistens nicht tschüss, aber ich mache schon klar, dass ich eigentlich nicht Freundschaften suche, weil ich genug FreundInnen habe und eigentlich auf der Suche nach was anderem bin. Also das ist schon so ähnlich und das ist ja nicht verwerflich. Weil man einen Fetisch hat und man möchte ihn unbedingt ausleben und dann versucht man, eine Person zu finden, die denselben Fetisch hat. Mhm. Weil das ist ja meistens zum Scheitern verurteilt. Mhm. Irgendwann wird man Leute kennenlernen, mit denen man das auslebt und dann passiert das automatisch. Yeah. Aber immer danach zu suchen, das ist einfach, das macht einen nur unglücklich, das gibt es nicht. Auch da sprechen wir wieder so sehr in Extremen. Also auf der einen Seite macht es einen natürlich unglücklich, wenn man jetzt sehr verkrampft nach etwas Bestimmtem sucht, sei das jetzt eine bestimmte Art von Beziehung oder ein bestimmter Fetisch und man sucht PartnerInnen dafür. Auf der anderen Seite aber gar nichts zu tun, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass sich das alles zufällig ergibt, ist halt auch nicht sehr hoch. Ich glaube, ein Mittelweg ist da ganz angebracht, zu sagen, okay, ich bin zwar auf der Suche, aber ich bin nicht verkrampft, denn damit ziehe ich auch Menschen an, die vielleicht auch auf der Suche bin. Wenn die Menschen das Gefühl haben, ich bin nicht so needy, ich mache mein eigenes Glück nicht nur von dieser einen Sache abhängig. Es gibt halt einfach so viele Idioten, die meinen, die könnten sich das rausnehmen. Und ich frage mich wirklich tatsächlich immer, ich habe ja gerade heute mit dir und mit Marcel diese Nachrichten geteilt, die ich online bekommen habe. Und ich denke mir immer, damit hat doch niemand Erfolg. Warum merken sie es nicht? Also sind nicht nur Assis, sie sind auch noch dumm. Ja. Also warum merken sie es nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Frau auf Nachrichten antwortet wie, ich will ein Sexdate, aber ohne Jammern. Ja. Da denke ich mir so, Alter, nie im Leben wirst du ein Sexdate bekommen. Ja, ja. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, diesen Menschen oder diesen Männern, es sind eigentlich hier nur Männer, die in oder auf Dating-Plattformen immer diese sehr abstoßenden Nachrichten schreiben, wie die Genie gerade vorgelesen hat. Ich glaube, da geht es eher um eine Machtdemonstration, um so ein so, boah, ich kann was, ich passe in dieses Klischee von einem Mann, ich bin stark und kann, jetzt habe ich es dir gezeigt quasi. Ich glaube, darum geht es eher. Was natürlich das Ganze nicht besser macht. Und wer weiß, meine Freundin Caro und Frederik haben sich auch über Tinder kennengelernt und kriegen im Herbst ein Baby. Da dachte ich nur so, ja, ist ein Baby ein Qualitätsmerkmal für eine gute Beziehung? Nee. Ist es nicht. Ich musste gerade zynischerweise denken, ist es vielleicht in Deutschland noch mehr als in den USA jetzt, wo das Roe vs. Wade-Gesetz oder Urteil gekippt wurde. Denn da sind Schwangerschaften überhaupt nicht mehr freiwillig. Und wenn man in einer Beziehung ist und ein Baby bekommt, dann sagt das wirklich gar nichts aus über die Art der Beziehung. In Deutschland ist es zumindest so, dass man sagen kann, okay, wenn ich es früh genug merke, dann kann ich mich dafür oder dagegen entscheiden und habe vielleicht auch bessere soziale Sicherungssysteme und vielleicht auch bessere Aufklärung für Verhütung. Das heißt, da ist ein Baby mehr eine Entscheidung und sagt vielleicht zumindest ein bisschen was über die Qualität der Beziehung aus oder zumindest über die Dauer, aber natürlich auch nicht notwendigerweise. Also es kann natürlich auch sein, dass einfach zwei Menschen sich zusammenfinden und sagen, so, unser beider Lebens Ziel ist es, ein Kind zu bekommen und eigentlich empfinden wir gar nicht so viel füreinander, aber wir bekommen jetzt ein Kind zusammen. All das ist natürlich möglich. Genauso wie Zeit kein Qualitätsmerkmal ist oder eine Ehe ist auch kein Qualitätsmerkmal. Das ist ja schön, dass sie sich dort kennengelernt haben und eine gute Beziehung miteinander haben, aber warum muss man sowas immer begreifen? Warum ist das ausschlaggebend für die Qualität der Beziehung? Mhm. Warum wird es da so hervorgehoben, dass sie jetzt ein Baby haben? Ich glaube auch nicht, dass es ausschlaggebend ist für die Qualität der Beziehung, aber es kann zumindest ein Indikator sein. Also wenn man davon ausgeht, okay, Leute bekommen im ersten Jahr der Beziehung statistisch wesentlich weniger häufig ein Kind als, keine Ahnung, nach 5 Jahren, dann kann man davon ausgehen, dass Leute, die ein Kind haben, statistisch gesehen eher 5 Jahre zusammen sind als ein Jahr. So funktioniert das. Aber es kann natürlich immer Ausnahmen davon geben. Deswegen ist es kein allgemeingültiges Merkmal einer glücklichen und oder langen Beziehung. Denn auch die beiden hängen statistisch nur sehr wenig zusammen. Genau. Das war nur ein Kapitel und trotzdem eine halbe Stunde. Ja. Das war ein großes Kapitel und wir hatten viel zu sagen. Das war tatsächlich nur ein Kapitel und wir hatten wirklich viel zu sagen dazu. Und wie ich finde, ziemlich viel Gutes. Also ich habe jetzt zwar nur eine Viertelstunde gebraucht, um ein bisschen was dazu zu sagen, aber wenn ihr eine halbe Stunde Zeit habt, dann hört euch gerne die Originalfolge nochmal an, denn die ist wirklich hörenswert. Die nächste Folge wird die mit Marcel sein über toxische Männlichkeit und ich weiß immer noch nicht genau, wie und ob ich die kommentiere, aber ihr werdet es rausfinden. Bis zur nächsten Woche. Stay tuned und bis dahin.